Bisher habe ich ja beschrieben, wie der Austausch auf allen, ja, wir können sagen, grobstofflichen Ebenen stattfindet, also wo es um Inhalte geht, Greifbares, Benennbares, wie Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen. Und für das, was jetzt kommt, ist das die Voraussetzung, dass man sich auf diesen Ebenen vollständig austauschen kann, dass nichts mehr Wesentliches da ist, was zurückgehalten wird von dem Partner, sondern dass man alle Dinge im Großen und Ganzen mitgeteilt und besprochen hat, sodass diese Ebenen geklärt sind. Und wenn das so ist, dann habt ihr bereits ein hohes Maß an Freude, Erfüllung, Liebe, Verbundenheit erfahren. Das kann man einfach ableiten. Und im Wesentlichen hat die Heilung da stattgefunden. Das heißt, das Erlebnis ist da, verbunden zu sein mit der Welt, mit Menschen, mit dem Partner. Aber es geht weiter, es kann noch weitergehen. Und das möchte ich jetzt gerne beschreiben. Wer also das noch weiter vertiefen will, der kann jetzt den Schritt machen von diesen relativ groben Ebenen hin zu feinen Ebenen, zu feinstofflichen Ebenen, hin zum Energiefluss. Und zwar geht es darum, sich über die Energieflüsse auszutauschen. Und das ist natürlich noch intimer und noch näher dran an mir, an dem Leben, an dem Partner. Und die Veränderungen dort gehen noch schneller. Das heißt, es geht dann darum, wirklich mit dem Austausch der eigenen Zustände gar nicht mehr aufzuhören, sondern wirklich kontinuierlich mitzuteilen, wie der Energiefluss ist. Konkret kann das so aussehen, dass ihr eure Körper nahe zusammenbringt. Ihr müsst euch nicht berühren, könnt euch aber berühren, natürlich physisch. Wichtig ist nur, dass für diesen Austausch, dass ihr die Körper nicht bewegt. Das hat den einfachen Grund, weil sonst zu viel Input im Geist erscheint durch die physische Bewegung und man so zumindest am Anfang den Fokus von den Energieebenen ein bisschen wegbekommt. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das heißt, die Körper lässt man in Ruhe, die liegen da einfach nur oder sitzen. Und dann geht es darum, zu spüren in sich, wo sich etwas offen anfühlt, weit, prickelnd, wo Lebendigkeit da ist und wo sich es eher verschlossen, blockiert, starr, tot, leer anfühlt. Und ganz wichtig, das sind keine speziellen esoterischen Fähigkeiten. Diese Dinge nimmt jeder Mensch wahr. Jeder Mensch. Das hat nichts mit besonderen Fähigkeiten zu tun. Wenn man jetzt das Gefühl hat, du weißt nicht, wovon ich rede oder du spürst es nicht, dann lass dir einfach sagen, du spürst es schon, nur vielleicht ist der Fokus im Moment woanders, weil noch sehr viel Ablenkung da ist oder weil du dich daran noch nicht gewöhnt hast. Aber du kannst dir das ganz einfach klar machen. Ganz einfach. Zum Beispiel stell dir vor, du stellst völlig unerwartet fest, dass du im Lotto gewonnen hast. So, und das, was dann passiert in deinem System, das ist eine Öffnung. Ne, das ist eine energetische Öffnung. Oder du hast plötzlich ganz wundervolle Musik. Was passiert da? Da öffnet sich was, da fließt mehr Energie. Und natürlich auch in die andere Richtung. Eine schlimme Nachricht oder Gefahr, ne? Dann verschließt sich das System. So, und das sind nicht nur Vorgänge im physischen Körper, sondern da sind auch feine Ebenen beteiligt. Und um diese feinen Ebenen geht es, die man weder den Gefühlen noch den Gedanken noch dem physischen Körper zuordnen kann. Also was wir machen, wir bringen uns zusammen und dann teilen wir uns mit, wo es sich offen, verschlossen anfühlt, wo es sich blockiert anfühlt. Das kann zum Beispiel sein, dass Bei dem einen fühlt sich das Herz offen an, bei dem anderen eher der Bauchraum. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn Energie fließt, fließt die immer auf beiden Seiten. Und wenn sie nicht fließt oder weniger fließt, dann ist das immer auch auf beiden Seiten. Das heißt, ihr spürt letztlich immer das Gleiche. Es kann aber sein, dass der Fokus ein bisschen anders gelagert ist. Und dass sozusagen die, dass da, wo man sich zu Hause fühlt, in anderen Zentren ist. Und das sind wieder dieselben Zentren. Also wir können natürlich sagen, wir gucken da in alle Chakren rein. Aber vielleicht für den Anfang, um es einfacher zu machen, bleiben wir bei diesen drei Hauptzentren. Also Bauch, Herz und Kopf. Und statt dort inhaltlich zu gucken, was da ist, einfach nur gucken, ob die Energie fließt. Und im Herz fühlt sich das zum Beispiel, kann sich das anfühlen als eben Liebe oder Weite, ein weiter Brustkorb, obwohl es mit dem Körper gar nichts zu tun hat. Im Geist kann es sich anfühlen, als würde der Geist sich ausdehnen, als ob sich das Bewusstsein vergrößert. Im Bauch könnte es sein, dass es eher in Richtung sexuelle Energie geht. So ein paar Beispiele. Das sind Zeichen, dass da Energie durchfließt. Und es sind wie so Tore. Und wenn ihr euch darüber austauscht, dann beginnt noch mal viel mehr, was dann abgeht, was dann passiert. Dann geht die Heilung noch viel schneller, weil in dem Moment, wo ihr euch darüber mitteilen könnt, und zwar in einem kontinuierlichen Austausch, ohne Pause, beginnen dort die Dinge zu heilen, weil alles, was mitgeteilt wird, was ans Licht kommt, beginnt sich zu verändern. Kann also sein, wenn ihr euch darüber austauscht, dass zum Beispiel im Herz sich's blockiert anfühlt, dass dann dort die Dinge in Bewegung kommen. Dass sich was öffnet, dann vielleicht wieder ein bisschen schließt. So, und darüber tauscht ihr euch aus. Und so könnt ihr immer gucken, wo es durchfließt, wo noch was staut. Und dann geht ihr automatisch dorthin, wo es Blockaden gibt, bringt das in den Mittelpunkt, unterhaltet euch darüber, wie es für euch ist, wie sich das dort anfühlt. Also wie fühlt es sich zum Beispiel im Hals an oder in der Stirn oder eben im Becken. Und damit können alle diese Etagen gereinigt werden. Die werden gereinigt über diesen Austausch. Und das ist natürlich eine ganz extreme Form von Intimität, wo es gar nicht mehr um Inhalte geht oder wer irgendwas wie macht, sondern entweder die Energie fließt oder sie fließt nicht. Und es geht überhaupt nicht mehr darum, wo die Blockade ist oder wer an irgendwas schuld ist. Das ist alles uninteressant, sondern ihr guckt gemeinsam dorthin auf diese Vorgänge. Und dann nach und nach klärt sich das und nach und nach fließt der Austausch auf allen Ebenen, auf sexueller Ebene, auf Herzensebene, über die Mentalität. Und dann stellt ihr vielleicht fest, dass es in Wirklichkeit immer nur darum ging, dass es gar nicht um das Körperliche ging. Und da sind noch viel mehr Dinge festzustellen, nämlich, dass man ab diesem Punkt gar nicht mehr Dinge ausleben muss auf bestimmten Ebenen. Das heißt, man spürt den Energiefluss direkt, ohne damit was machen zu müssen. Das braucht keine Ausdrucksform mehr. Und wenn das so frei fließt, kann es sein, dass plötzlich die Energie nicht mehr vertikal, also nicht mehr horizontal zwischen euch fließt, sondern dass die praktisch zusätzlich dann die Wirbelsäule hochschießt und durch den Kopf oben in der Mitte, durch das Kronenchakra nach oben schießt. Und dann erlebt man sowas wie Segen, Ekstase, Weite, Glückseligkeit. Das ist alles sehr schnell möglich. Also in dem Moment, wo ihr das schafft, euch ganz ehrlich auf dieser intimen Ebene auszutauschen, reinigen sich die Ebenen sehr schnell. Das geht dann wirklich sehr, sehr schnell. Und dann wird klar, bevor man überhaupt irgendwas Konkretes macht, ist es immer gut, zuerst den Energiefluss zu klären. Bevor ich also irgendwas miteinander mit dem Körper mache oder sonst was, einfach die Körper zusammenbringen, die Energieflüsse klären. Und wenn das alles läuft, dann hat man ja die freie Wahl, was man damit macht. Man kann in die Energie in die Etage lenken, wo man möchte. Wenn ich was Bestimmtes leben möchte, dann lenke ich die Energie eben in das entsprechende Zentrum rein oder gemeinsam nach oben raus. Ja, und das ist was fast Magisches, muss man sagen. Geht aber, wie gesagt, erst, wenn die Vorbedingungen absolviert worden sind. Und dann kommt man automatisch in diesen Bereich rein. Aber es ist vielleicht auch gut, das schon mal zu hören oder da eine Idee von zu bekommen und zu lernen, wirklich der Wahrnehmung, der feinen, immer feiner werdenden Wahrnehmung zu vertrauen und sich darüber auszutauschen. Das ist unglaublich faszinierend. Und das kann so weit gehen, dass ihr vielleicht dann sogar feststellt, dass sogar der Geist da irgendwie zusammenhängt. Das heißt, wenn in dem einen Geist was erscheint, erscheint es bei dem anderen auch. Ja, und noch viel mehr. Gut, wäre die nächste Dimension dieses Abenteuers. Und es ist so viel leichter, darüber die Energie nach oben zu bringen und zu reinigen, als über Meditation oder Yoga oder sonst was. Das ist so viel schneller und einfacher. Zumindest ist das meine Erfahrung.